2,5, ja? Ja, 2,5. Genau, halbes. Alles beim Herz. 14. Und es gibt keine andere Kuhhaus. Nächste? Ja, ein halbes Kilo bitte. Ich nehme mal Rühren. Ja, schau. Extra. Das ist 3 Kilo 100 Gramm. Nehmen Sie die Stärkung vor, wenn ein Six, this is changing. Bitte. Ich hätte gern 4 Joghurt Natur. Ein Stück Feste. Thank you. Hallo. Bitte schön. Ich hätte gern einen alten Sender, ja. So ein Schnitterl, was ich sehe, zwischen 10 und 15 Decker, also ein kleines. Ja. Nein, 50 gewandt. Ja, klar. Passt das? Der ist verteilt. Ja. Ganz verteilt. Also, ich bin Jorena. Ich bin schon ganz gut, das schauen wir vorüber. Danke. Schönen Tag noch. Bitte. Danke. Bis gleich. Alles gut. Das besser klären? Das passt. Das passt super. Ja, Gott, du Wunsch? Nein. Sonst noch Wunsch? Das wär's dann, danke. Ja. Genau für Euro. Danke. Ja, ciao. Hallo. Danke schön. Ebenfalls, danke. Ja, nur meine Brühe, aber das ist ganz genau. Hallo, das ist die Gebühr. Ein Kasten. Nee. Ich muss jetzt.